Kundgabe 6067. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.09.1954. Kommende Trübsal. Einer großen Trübsal gehet ihr entgegen. Und große Glaubensstärke ist erforderlich, um dieser Trübsal Herr werden zu können. Denn mit eurer körperlichen Kraft werdet ihr sie nicht beheben können, wohl aber mit geistiger Kraft. Es wird aber eine Trübsal sein, die um eures Glaubens willen über euch hereinbrechen wird, weil die letzte Zeit gekommen ist, in der von euch allen der Entscheid gefordert wird. Die irdische Not zuvor, die zwar auch unabwendbar ist, weil sie die letzte Phase auf dieser Erde einleitet, wird zwar alle Menschen berühren und ein Weckruf sein an alle, doch diese Not ist naturbedingt und wird daher auch ergebener getragen. Doch geistige Ursachen und geistige Auswirkung hat die große Not, die um des Glaubens willen die Menschen betrifft. Denn nun fordern sowohl die Menschen als Gottes Gegner eine Entscheidung als auch Gott selbst. Und von dieser Entscheidung hängt das Leben in der Ewigkeit ab. Es werden die Menschen aufgefordert, den Glauben an Gott zu verleugnen. Und also werden sie zu einer Entscheidung gezwungen von Seiten der herrschenden Gewalt. Und dann gehört eine große Glaubensstärke dazu, diesem Ansinnen zu trotzen und sich offen für Gott zu bekennen vor der Welt. Wer aber den Willen hat dazu, der wird auch die Kraft haben zum Widerstand, denn diese fließet ihm zu von dem, den er bekennet, ohne Furcht. Und die Trübsal wird dadurch entstehen, dass die Gottgetreuen überaus bedrängt werden von ihren Gegnern und dass sie irdisch sehr geschädigt und herabgesetzt werden, dass die wenigen den Menschen ein Angriffsziel geben, an dem sie sich austoben in gottwidrigem Sinn. Ein starker Glaube wehrt alle Angriffe ab. Ein schwacher Glaube wird wankelmütig und er braucht eine Hilfestellung, die ihm auch gewährt wird, wenn sein Wille nach Gott verlangt. Doch es muss diese Zeit kommen, weil der Tag des Endes immer näher rückt und weil die Scheidung der Geister stattfinden muss zuvor. Viele Menschen werden noch abgerufen werden, die fraglos absinken würden in Zeiten solcher Trübsal, und nur die Starken lässet Gott am Leben, die Kraft ihres Glaubens Widerstand leisten. Er weiß aber auch, wer unaufhaltsam der Tiefe zustrebt. Er weiß, wo jegliche Willensänderung unmöglich ist. Und diesen belässet er das Leben, auf das sich erfüllet, was verkündet ist, dass die Böcke von den Schafen geschieden werden, auf dass die große Reinigung stattfinde auf dieser Erde, der wieder eine Zeit des Friedens, eine Zeit der Gerechtigkeit folget. Amen.